Ja, Freunde und Freundinnen, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Meine Ekstase und es soll gehen um eure Ekstase. Was bringt euch in Ekstase, so richtig in Fahrt, so richtig in Rage? Was gibt euch den letzten Kick oder den letzten Thrill? Also das kann was Sportliches sein, es könnte U-Bahn-Surfen sein, es könnte das Springen von Hochhäusern mit dem Fallschirm sein, es könnte etwas Sexuelles sein, es kann was Religiöses sein, es kann auch das Fahren, das extrem schnelle Fahren auf der Autobahn sein. Es gibt sicher 1000 Möglichkeiten und 1000 Beispiele. Also, Ekstase, meine Ekstase, das ist unser Thema und so erreicht ihr mich. Und zwar unter 0180 5678 111 per Telefon und per Fax unter 0180 5678 110. Jürgen, 24 Jahre alt. Ja, hallo. Hallo Jürgen. Ja, mein Thema zur Ekstase ist Musik. Musik? Ja, und zwar folgendes. Also was in Ekstase bringt, ist das Aufnehmen von Live-Konzerten. Bist du Musiker? Ja, auch. Wie, was heißt aufnehmen? Also du spielst nicht auf der Bühne? Nee, also wir gehen dann so zu Hauptkonzerten, so zu größeren. Das letzte war jetzt New Model Army, davor war das U2 und wo wir besonders, oder wo ich besonders stolz drauf bin, ist Pearl Jam in Berlin letztes Jahr. Ja, und da gehst du mit Freunden hin? Ja, so mit der Band hauptsächlich. Das heißt, du hast eine Band? Oder ja, also ich spiele in einer Band, aber hauptsächlich mache ich das alleine. Und dann mit so einem digitalen Aufnahmesystem. Und so die Ekstase ist halt erstmal so dieses Gerät da reinzuschmuggeln, ne? Ach, das darf man ja nicht, ne? Das sind ja illegale Mitschnitte. Ja. Die ihr natürlich nur rein privat verwendet. Ja, ja. Und dann ist es eben dann so diese bestimmte Position. Also untersuchen die einen richtig da nach solchen Geräten? Ich war irre, also was heißt untersuchen? Es geht so teilweise immer so von außen und Arme breit und außen, aber da hat man schon so seine Stelle, wo man das mit reinschmuggeln kann, sodass keiner auffällt. Du hast da so deine Stelle? Ja, also wo denn? Ja, die ist direkt zwischen den Beinen. Direkt zwischen den Beinen. Wie groß ist das Gerät denn? Ich meine jetzt das Aufnahmegerät. Also es ist schon ziemlich gutes, deswegen kann man das zwischen den Beinen tun. Das ist 10 bis 15 Zentimeter. Das geht dann ja noch. Ja, so, dann, jetzt bist du irgendwann in der Konzerthalle. Ja, ja. Dann gehst du dir in die Hose und holst das Ding raus. Ja, ja. Und dann, also meistens mit Pulli oder so, wo es eine gute Brusttasche hat. Also du behältst es dann schon am Körper? Ja, ja, am Körper ist da dran. Und ist das Mikrofon eingebaut? Oder? Das ist eingebaut, ja. Also, es ist ein sehr gutes Gerät. Dann kannst du dich ja während des Konzertes auch nicht großartig bewegen, weil das raschelt dann. Das kommt ja auch hinterher. Also da hat man schon auch so seine Position, wo man hingeht. Man steht nicht außen, sondern so direkt zwischen Mischpult und dann ist ja dieses Dreieck zwischen diesen Aufnahmesystemen, dass man da so in dieser Mitte steht und da hat man die beste Aufnahmemöglichkeit. Und da stehst du dann relativ still und starr die ganze Zeit? Ja, entspannt, sagen entspannt, wir mal so. Kribbelt es denn nicht manchmal irgendwie, dich zu bewegen, zu klatschen? Ja, das geht dann auch. Ja, also das Beste, das war jetzt wirklich bei Pearl Jam, wo es in Berlin in der Deutschlandhalle war. Das war das, wir haben nur 2 Konzerte in ganz Europa gespielt. Und wo wir dann da drin waren und so, alles aus ganz Europa war da drin verteilt und war am Abtanzen. Und ich stand da also wirklich wie so ein steifer Storch da im Publikum und musste aufpassen, dass das nicht aus meiner Brusttasche rausfällt. Ja, und dann kam das wirklich so dieses Gefühl so von Ekstase. Ja, wie ist das jetzt, wenn ich gleich nach Hause komme? Ach so. Und, und das dir dann anhörst. Ja, ja. Und das also du denkst während des Konzertes, während du das aufnimmst, das bringt dich schon in Rage, die Vorstellung, ich höre mir das gleich zu Hause an. Ja, sicher. Also, du kennst das. Also ich wie seltsam das. Du bist, das kann ich gar nicht nachvollziehen. Was? Das kann ich gar nicht so richtig nachvollziehen, aber... Nee, ich lebe auch für Musik. Ja. Ja, Also machst du das jetzt für dich alleine oder kommen die Jungs dann mit und hören sich das nochmal an? Nee, die kommen dann mit. Und dann sitzt ihr Jungs zu Hause und es geht euch nochmal einen ab, richtig? Ja. Und meistens ist halt so von den Vorstellungen, gerade wenn man so die neuesten Platten hört und man versucht hat, so nachzuspielen, gerade ohne Noten. Ja. Beim Konzert kann man teilweise ja auch ein bisschen raufgucken. Also ihr spielt diese Sachen in eurer Band dann auch schon nach? Ja, meistens spielen wir die vor, bevor wir gucken können, wie das ist. Ne? Ich könnte mir vorstellen, dass diese Aufnahmen dann für dich auch Heiligtümer sind. Ja, das sind Heiligtümer. Ne? Das war 1988 da und da. Und ja, ja. Und vor allen Dingen war das witzig, so wie das anfing. Das war also 1993, da war ich in Irland. Und dann war das gerade mit U2, wo sie ihre Achtung Baby rausgebracht haben. Und da war ich in Irland und da wurden die vergöttert wie die Helden. Und dann habe ich gedacht, boah, das ist doch, muss doch einfach mal möglich sein, diesen Iren klarzubringen, dass dieser Bono doch kein Gott ist, sondern einfach nur Handgitarre Musik macht. Ja, und dann war das in Köln. Ja, und dann kam so die Idee so, ja komm. Das zu machen. Was ist denn für dich schöner, das Konzert live mitzuerleben, während du das an deiner Brust mitschneidest, oder es hinterher dann anzuhören? Also schöner kann man nicht sagen. Es ist, was bringt dir denn mehr? Mehr bringen ist das erstmal hinterher, dass, wenn alles fertig ist und man kommt wieder raus, ohne zu kontrolliert zu sein. Wie viel solcher illegaler Mitschnitte hast du mittlerweile zu Hause? Also zwischen 40 und 50. Hey. Und da sind aber auch kleinere Konzerte, die so uninteressant sind für die Allgemeinheit. Das gibt dir den ultimativen Kick und Thrill. Ja, erstmal so dieses Reinschmuggeln. Ja, ist klar, hast du jetzt erzählt. Jürgen, danke für deinen Anruf und dass du das erzählt hast. Ungewöhnlich, kannte ich nicht sowas, dass Menschen sowas tun. Du machst es. Danke für das Erzählen. Ja. Tschüss. Viele Leute machen verschiedene Sachen. Ja, so ist das im Leben. Tschüss. Jetzt ist jemand dran, der ist 15 Jahre alt. Und wie soll ich das aussprechen? Cederich? Hilf mir. Ja, hallo? Ja, wie heißt du? Sag du mal. Ja, Cedric ist mein Name. Cedric. Ja, 15 Jahre alt. Ja. Und was ist deine Ekstase? Was bringt dich so richtig in Fahrt? Also ich komme immer in Ekstase dann, wenn ich Quake spiele. Aha. Also Quake, für die Leute, die es nicht wissen. Ja, bitte. Quake ist ein 3D-Action-Spiel. Ein was? 3D-Action auf dem Computer. Ein 3D-Action-Spiel? Jo. Also es ist ein Computerspiel? Ja, ist es. Und was, wie spielt man das? Ich kenne es auch nicht. Also das ist dann ungefähr mal so, am Wochenende oder in den Ferien kommen dann immer meine Freunde mit ihren Computern zu mir. Wir schließen dann zum Netzwerk zusammen, um halt dann gegeneinander zu spielen. Wie kann man sich das vorstellen? Ist das ein, um was geht es da in diesem Spiel? Na gut, im Prinzip, es geht in erster Linie darum, um den Gegner zu töten. Mehr eigentlich. Um den Gegner zu töten? Ziemlich primitiv eigentlich. Sehr primitiv, ja. Ja, aber das muss man sich halt so vorstellen, dann hast du 20 bis 30 Stunden nicht mehr geschlafen und sitzt seit Ewigkeiten vorm Computer und läufst durch dunkle Gänge und versuchst einfach nur den Gegner umzubringen. Du hast 20 bis 30 Stunden nicht geschlafen. Du hast 20 bis 30 Stunden nicht geschlafen. Ja, dann macht man das mal über die Nacht oder so. Da bekommt man die Zeit gar nicht mehr mit. Und was sagen deine Eltern, wenn ihr da so lange vor dem Computer sitzt? Ah, es sind ja Ferien noch. Da sitzt ihr drei Jungs oder wie auch immer, wie viele, dann vor euren Computern in deinem Kinderzimmer? Naja, in deinem Zimmer. Ne, sagen wir in deinem Zimmer. Ja. Und ihr verfolgt euch dann gegenseitig durch irgendwelche dunklen Gänge in diesem Spiel. So ist es. Und wenn das halt schon Wahnsinn, wenn du dann den Bass voll aufgedreht hast, halt nicht nachts, aber halt tagsüber, und dann hörst du spürst richtig jeden Schuss, den du dann abgibst. Ach, das kann man doch richtig alles laut hören. Das kann man laut hören, kein Problem. Und gewonnen hat der, der übrig geblieben ist. Gewonnen hat der, der den anderen am öftesten getötet hat. Ja gut, also irgendwann sind die alle tot, die anderen, und dann ist einer... Ja, die kommen immer wieder. Ach, die kommen immer wieder. Und wenn du dann echt die ganze Zeit spielst, dann merkst du gar nicht mehr, was um dich herum passiert. Du bist dann richtig in dieser Welt drin. Ja, genau. Kann man das so sagen? Dann reagiert man nur noch auf die Leute, die hier drin sind. Wenn außen jemand kommt, merkt man gar nicht mehr. Man schießt dann einfach alles, was sich bewegt. Sprecht ihr drei Jungs dann miteinander noch, oder geht es nur immer um das Spiel? Ja, wir beschimpfen uns dann immer gegenseitig. Ach so. Lachen den anderen aus, wenn ich ihn gerade getroffen habe oder so. Und es geht wirklich nur um das Umlegen des anderen und um das Verfolgen? Jawohl, so ist es. Also man verfolgt die Leute, du hast es gerade gesagt, in dunklen Gängen. So ist das in dem Computerspiel. Wo noch? Wie, ich verstehe jetzt nicht. Wo verfolgst du die in dem Spiel? Naja, das sind halt so Arenen. Arenen, So verschiedene Räume. Ja. Da läuft man durch die Gegend, holt sich Rüstung, holt sich Waffen, immer bessere Waffen. Was sind das für Waffen? Sind das moderne Waffen oder auch alte Schwerter oder sowas? Naja, jetzt in dem Spiel nicht. Das sind jetzt zum Beispiel Raketen, also Rocket Launcher, dann Lightning Gun. Wir verstehen natürlich alles jetzt, was du da erzählst. Naja, aber wir können das, glaube ich, erahnen. Und dann, wenn ihr fertig seid, nach sehr, sehr vielen Stunden, was ist das denn für ein Gefühl? Boah, schon, dann sitzt man erstmal da und schaut dann nur an die Wand und dann sitzt man einfach nur da und macht gar nichts eigentlich. Mhm. Fühlst du dich dann gut oder eher schlecht? Wenn ich gewonnen habe, schon. Ach so. Was würdest du sagen, was gefällt dir an diesem Spiel, während des Spieles? Du sagst, das ist deine Ekstase, dein Kick. Was ist da so toll dran? Ja, man kriegt da so Routinen. Man macht es einfach nur noch, man überlegt während des Spiels irgendwie gar nicht mehr, was man macht. Mhm. Es passiert einfach nur noch. Mhm. Ist das wie so eine Sucht schon für euch, das zu spielen? Ja, auf jeden Fall. Wie oft kommt das vor? Naja gut, jetzt in den Sommerferien, die ich noch habe, steht der Computer von meinem Freund jetzt schon seit 4 Wochen da. Du hast noch Sommerferien? Von wo rufst du an? Noch eine Woche, aus der Nähe von Heidelberg. Da sind noch Sommerferien? Ihr ja. Glücklichen, ihr Glücklichen. Ja, und ihr schießt immer Menschen. Ja, Mann, Mann. Gegenseitig. Und euch gegenseitig auch. Willst du aber hinterher zur Bundeswehr gehen, wenn du 18 bist? Ich, ne. Nee, willst du nicht? Nö. Also am realen Töten, eventuell Töten, Ausbildung, also jetzt bitte. Ja, naja, also ich kann da schon unterscheiden. Ja. Und ich mag das auch nicht, wenn Leute das irgendwie so schlecht machen und meinen, dass die Kinder dann den Unterschied nicht mehr merken und dann irgendwie durch die Straße laufen und den Menschen mit Motorsägen abmetzeln. Okay, in die Richtung tendiert jetzt gerade auch meine Frage. Also du meinst nicht, dass du dadurch irgendwie brutaler draufkommst? Nee. Und deine Hemmschwelle mehr sinkt, vielleicht irgendwie mal anderen Leuten einen auf die... Ich finde, da baue ich eher meine Aggression mit ab. Ja, ist natürlich eine These, die durchaus auch okay ist und kann ich mir auch vorstellen. Das ist dein absolutes Ding. Cedric, ja. Danke für den Anruf und dass du es erzählt hast. Ja, grüß die Kumpels. Ja, mach ich. Tschüss. Ja, ciao. Ihr Lieben, meine Ekstase heißt das Thema heute. Und es soll nicht um meine Ekstase gehen, sondern es soll gehen um eure Ekstase, um die Dinge, die euch so richtig in Fahrt bringen. Die euch den ultimativen Kick verabreichen. Das kann ja alles Mögliche sein. Ich bin sehr gespannt auf das, was ihr mir zu erzählen habt. Telefonnummer 0180-5678-111. Und jetzt ist die 70-jährige Sigrid dran. Hallo. Sigrid. Ja, hier ist Sigrid. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Der absolute Kick, deine Ekstase. Also meine Ekstase. Ich bin im ZDF-Team vom Kaffeeklatsch. Ei. Mit Ralf Morgenstern. Du bist in dem Team. Ja. Das heißt, man sieht dich dann auch im Fernsehen. Ja, man sieht mich im Fernsehen. Aber du bist nicht jede Woche dabei, ne? Leider nicht. Weil wir ja 40 Damen sind und da kommt ja nicht so oft an die Reihe. Ich war das letzte Mal 2. Mai auf Sendung. Ja. Ich bin vor 2 Jahren, habe ich mich beworben. Es wurde aufgerufen, da habe ich mich beworben und bin zur Probeaufnahme gekommen. Ja. Und dann hat man mich genommen. Da bin ich auch sehr, sehr stolz drauf. Und das ist dein absoluter Kick, wenn du da vor der Kamera sitzt? Ja, das ist ein absoluter Kick. Beschreib mal, warum. Bitte? Beschreib mal, warum das so ist. Ja, erstmal, man kriegt ja die Unterlagen geschickt, über was man spricht, die Themen. Und dann, wenn man da hinkommt, kurz vor der Sendung, man wird immer aufgerichter. Man wird richtig Lampenfieber. Mein Gott, hoffentlich, manchmal kannst du das alles bringen. Und aber dann, wenn die Musik erstöhnt, dann ist das irgendwie wie weggewischt. Ja. Dann sind die Kameras auf eingerichtet. Ich finde das unheimlich toll. Sigrid, wir erklären mal kurz den Leuten, die vielleicht diese Sendung gar nicht kennen. Die Sendung heißt Kaffeeklatsch mit Ralf Morgenstern. Das ist immer jeden Sonnabend. Im ZDF. Von 15:30 bis 16 Uhr sind immer 4 Damen und Ralf Morgenstern ist der Moderator. Genau. Und es geht immer so um Klatsch und Tratsch. Klatsch und Tratsch. Gesellschaftliche über Themen. Filmsternchen. Genau. Über vor allem über die Königshäuser, da gibt es genug zu klatschen. Ja. Kommen doch manchmal so Stargäste, mal mit Roberto Blanco oder so sind in der Sendung, wenn das so eingebaut wird. Und dann wird geklatscht. Ne? Jeder, man hat das Material durchgelesen. Weißt du, was ich mich immer wundere, wenn ich diese Sendung sehe? Die sehe ich nicht am Nachmittag. Ich sehe all diese Sendungen immer nachts in der Wiederholung. Die wird irgendwann auch mal nachts wiederholt. Da wundere ich mich, dass ihr, und du gehörst ja auch dazu, dass ihr Mädels, es sind ja fast immer Frauen, ne? Es sind nur Frauen, die da sitzen, ja, dass ihr da so richtig frei von der Leber weg plaudern und plauschen könnt. Ja. Da ist ja auch Publikum dabei, ne? Ja, es sind ungefähr 110 Leute dabei. Ja, hemmt dich das denn nicht? Nein, gerade das ist gerade das Schöne, man hat ja immer die Resonanz. Wenn man jetzt was Witziges sagt, dann lachen sie oder sie klatschen, da ist man immer besonders stolz drauf, ne? Ja. Also ich finde die Sendung super und ich bin immer froh, wenn ich dabei bin. Ich war auch Komparserie. Ja. Also ich bin unheimlich gern vor der Kamera. Ich bin Was gibt dir das, Sigrid, vor der Kamera zu sein? Unheimlichen Stolz. Stolz, ja. Ja, es ist doch was ganz Besonderes. Ja, ja. Und vor allem vor der ersten Sendung dann bei uns in der Rheinzeitung, die Koblenzer Rheinzeitung, ja, große Artikel drin, Sigrid Nell plaudert im ZDF. Ja. Also das fand ich super. Das heißt, du bist so eine kleine Berühmtheit, sicher, genau, da in dem Ort, wo du wohnst, ne? Ja, ich wohne in Andernach. Ja. Und da war ich um 8, da kommt unser Fernsehstar. Also ich, ja, ja, ne? Also ich habe gewisse Berühmtheit. Bereit. Und das kommt auch vor, also lass dich kaputt, wenn ich unterwegs bin, dass die Leute auf einmal sagen, ich kenne sie doch, ich kenne, ja, sie, ja, doch. Ja, ja. Also es gucken schon viele Leute, ne? Es gucken schon viele Leute, ja, und das, also es erfüllt mich wirklich mit Stolz. Bereitest du dich so richtig, du hast gerade gesagt, ihr bekommt Unterlagen, ja, bereitest du dich so richtig drauf vor oder, ja, machst du auch viel so, wir sagen hier in Köln, so aus dem Lameng heraus, aus dem Bauch heraus? Na, ja, man liest das Material durch und das eine Schwierige ist, dass jeder hat jetzt das gleiche Material, alle vier da. Mhm. Und ja, was haben, was wollen die vorbringen? Was merken die sich? Mhm. Jetzt haben sie das Gleiche. Also ihr stimmt euch vorher nicht ab untereinander, was? Ja, nicht. Überhaupt nicht. Habt ihr da auch so ein Konkurrenzverhältnis, dass die eine vielleicht ein bisschen mehr schnattert als die andere und sich besser in Szene setzt? Das kann sich schon zu Wort melden, ne? Ah ja. Mhm. Also ich finde das unheimlich schön. Du warst im Mai, sagst du das letzte Mal, auf Sendung? Ja. Ja. Und was für ein Thema ging es da hauptsächlich? Es ging um die Potenzpille. Und ja, lass uns doch auch gleich drüber sprechen. Du bist eine 70-jährige erfahrene Frau. Was hältst du ja, von Viagra? Von... Mh, ja. Dann war, ja, ich frage dich erstmal, was hältst du davon? Welche Meinung hast du da geäußert in der Sendung? Ja, ich habe nur gesagt, für manche Menschen ist das sehr wichtig. Denn die Ehen gehen mitunter kaputt, mhm, wenn der Mann nicht mehr die Potenz hat. Also du befürwortest das durchaus? Ich befürworte, mhm, das, weil das vertragen kann, ja. Ja. Was ist denn für dich im Moment so gesellschaftlich das Top-Thema? Was interessiert dich am meisten in den Klatschzeitungen? Ja, eigentlich so alles so allgemein. Also, wie soll ich sagen, interessant ist ja, was über die Königshäuser geschrieben wird. Mhm, ja. Interessant, mal sagen, jetzt... Liz Taylor, nicht, die ist ja nur ganz schlimm dran. Ja, auch ich habe das Foto gesehen, wo sie im, ja, Rollstuhl sitzt. Und ja, schlimm, ne? Das geht ja ganz sehr schlecht, ja, ja, ja. Aber du machst das auch mit Leidenschaft, du liest auch gerne diese ganzen Klatsch- und Tratsch-Zeitungen. Ja, ja, das macht, mhm, man ja, ja, sicher. Wenn die Sendung, man, ja? Man muss ja schon ein bisschen auf so... Auf dem Laufenden sein, ne? Auf dem Laufenden, ja, klar. Sein, ja. Wenn die Sendung dann vorbei ist, die ja, dauert... Dann kommt erstmal die Stimme... Moment bitte, und dann bleibt man so sitzen, Beleuchtung ist noch an, mhm, die Scheinwerfer sind ja mal zwei Aufzeichnungen. Und wenn der unser Regisseur Meier sagt, ist alles in Ordnung, dann sage ich dann immer, oder lass ich so die Luft drauf. Das sind ja Aufzeichnungen, ne? Das sind Aufzeichnungen. Guckst du dich dann selbst zu Hause auch an? Oh ja, da bin ich genauso aufgeregt wie vor der Sendung. Ah ja, und bist du in der Regel mit dir zufrieden, mit deinem Auftritt dann? Ja, oder denkst mal du, sagen, zum größten Teil bin ich schon zufrieden. Ja. Wenn die Sendung vorbei ist, fällst du dann irgendwie in so ein schwarzes Loch? Weil nö, gar nicht. Gar nicht. Dann nö, wir sind ja denn so schön zusammen, dann gehen wir schön essen. Ah ja, das macht ihr dann. Wir haben Wiesbaden ausgezeichnet, gehen wir schön essen. Und der Ralf Morgenstern kommt dann mit? Oh, natürlich, ja, alles zusammen. Das ganze, ja, Team ist denn. Ja. Das Regisseur, alles ist denn da. Ja. Leuchter ist, alles ist zusammen. Und dann sitzen wir schön und was gegessen und gelacht, ne? Also das und ist... Morgen, dann frühstücken können wir noch immer alle zusammen und dann geht's wieder alle wieder. Ah ja. Und dann mache ich auch die Kompasserie. Also du bist eine richtige Medientante, ne? Können wir mal so ganz locker sagen. Und das macht dir richtig Spaß. Wann können wir dich denn das nächste Mal sehen? Weißt du das schon? Also auf alle Fälle haben wir die 100. Sendung, die wird aufgezeichnet, 9.10. Oktober. Mhm. Da haben wir die 100. Sendung, da sind wir alle eingeladen. Da sind wir alle zu sehen auf dem Bildschirm. Also ich bin ganz gespannt auf Sigrid, die jetzt so nett mit mir geplaudert hat. Und dann sehe ich sie endlich auch mal. Alles Gute weiterhin mit der TV-Karriere. Vielen Dank und vielen Dank für die Sendung. Alles Gute weiterhin. Ja, tschüss Sigrid. Tschüss. Tschüss. 15 Jahre alt. Mensch, das sind wieder... Ich wollte sagen, Temperaturstürze, nein, Altersstürze von 70 auf 15. Johannes. Jo, guten jo. Morgen, Jürgen. Ja, du hast auch eine Ekstase. Jo, und zwar folgendes. Also ich mache seit einigen Jahren Karate. Ja. Und im Karate gibt es eine Form, das heißt Kata. Wie heißt das? Kata. Kata. Ja. Mhm. Und ja. Und man läuft, also es ist ein festgelegter Bewegungsablauf von Kampftechniken, mhm, gegen mehrere imaginäre Gegner. Mhm. Und ja, man trainiert es eben stückchenweise ein, die Kata übt die Techniken alle einzeln, dann gibt es spezielle Phasen, in denen wenig Kraft ist, in denen viel Kraft ist und all das. Und meine Ekstase ist dann eigentlich, wenn die Kata anfängt, dann ist der Kopf absolut leer, dann ist an nichts mehr wird gedacht. Das ist wirklich eine totale Leere. Man fängt an, das läuft wie automatisch ab, mhm, und dann irgendwann gibt es immer so Phasen, da ist wirklich volle Energie, da ist dann alle Energie auf einen Punkt gebannt. Ist das eine Zeit? Auch noch eine Ekstase mit. Ja, ist das, kann man sich das so vorstellen, dass du währenddessen hochkonzentriert bist? Ja, ich weiß nicht genau, aber ich denke, dass da doch eine hohe Konzentration dahinter steckt. Aber das Bewusstsein ist quasi ausgeschaltet. Ja, man denkt also, wenn es dann richtig läuft, ich meine, es gibt auch Tage, wenn man irgendwas mit sich rumträgt oder so, ist ein Problem, wird es nicht ganz los, das kann auch sein, aber wenn man wirklich ganz dabei ist oder so, dann ist es alles wie weggefegt, man ist wirklich ganz leer und man konzentriert sich auch nicht mehr drauf, was mache ich als nächstes, es kommt einfach. Nun können wir, die diesen Sport nicht kennen, uns das natürlich nicht richtig vorstellen, man kann das ja nur so erahnen. Wie lange dauert denn diese Katerphase? Also es ist verschieden. Wenn man eine Kater schnell läuft und im normalen Tempo, dauert es 60 Sekunden. Ach, so kurz? Ja, circa. Also eine Minute nur. Was für ein Gefühl ist das dann währenddessen? Ist das ein gutes Gefühl? Ja, es ist prima. Es ist halt einfach, es ist auch immer eine Abwechslung, immer ganz entspannt. Man ist ganz locker und versucht immer eine Technik ganz locker zu bringen und dann am Ende wirklich wieder Kraft und Spannung. Also im Klartext, du hast Kater gerne. Ja, klar. Du machst das gerne. Mhm. Ja, das ist. Und wenn man danach erwacht, ich sag jetzt mal so, so profan, dann was geht dann in dir vor? Ja, also erstmal bin ich immer total fertig natürlich danach, weil es kostet wirklich Kraft und Konzentration mehr. Mhm. Also es ist schwierig, aber danach ist man eigentlich, naja, man fühlt sich gut, wenn es prima gelaufen ist, ohne Fehler und so weiter. Ist ein gutes Gefühl danach. Ja. Johannes der Sportler hat uns erzählt von Kater. Ich habe das noch nie gehört. Interessant. Das ist dein besonderer Kick, den du erlebst. Jo. Danke für den Anruf. Jo, Moment noch. Ich wollte noch einen kurzen Kommentar abgeben. Und zwar, du hast doch gemeint, nächsten Freitag ist diese Premiere mit den Kameras. Diesen Freitag? Komm, jetzt kommt der Freitag. Ja, meine ich. Ja. Also, ich wollte nur sagen dazu eigentlich, ich finde die Idee jetzt nicht ganz so toll, weil ich finde, dadurch geht irgendwie ein bisschen das Flair verloren. Aber es ist trotzdem, das ist eine prima Sendung und mir gefällt die echt gut. Johannes, ich habe gerade gedacht, während du das erzählt hast, ne, wenn du ein Bildtelefon hättest, hättest du mir das oder uns allen sogar ein bisschen mal vorführen können, wie das aussieht? Das wäre eine Bereicherung gewesen. Weil so kann man sich das so abstrakt nicht so ganz gut vorstellen. Aber es sind ja auch nicht sehr viele Leute, die das haben. Und so oft werden wir es auch nicht machen. Es ist so ein Zusatzangebot. Jo. Ne? Können wir mal gucken. Lassen wir uns mal drauf ein. Jo, trotzdem. Prima Sendung, gell? Danke, Johannes. Tschüss. Tschüss. Also Johannes hat es gerade schon uns erzählt, nochmal thematisiert. Kommenden Freitag haben wir als Star-Gast akustisch zugeschaltet Bärbel Schäfer. Und das Ganze ist noch eine besondere Premiere für uns, da wir ab Freitag mit Bärbel Schäfer das Bildtelefon hier einführen. Und ab Freitag könnt ihr zu Hause, wenn ihr Bildtelefon habt oder eine Webcam habt, euch bei mir auch so melden. Und dann kann ich euch endlich auch mal sehen. Und das ein oder andere Mal habe ich mir das ja schon sehr gewünscht, dass ich denke, wie mag denn diese Frau oder dieser Mann aussehen, mit dem oder mit der ich da gerade telefoniere. Also ab Freitag geht das und Freitag ist Bärbel Schäfer bei uns der Stargast. Sandra, 21. Hi. Hi. Na? Na? Mein ultimativer Kick ist die Kirmes. Ja, ehrlich. Du bist doch schon 21 Jahre alt. Ja. Ich hatte meinen ultimativen Kick auf der Kirmes in Gummersbach mit 7. Ja, da hat es bei mir auch angefangen. Und das hält bei dir immer noch an? Ja, Wahnsinn, wirklich. Also, sobald ich da hinfahre, dann kriege ich schon einen Blutrausch, wenn wir nur eine halbe Stunde für einen Parkplatz brauchen. Ist das wahr? Ja, wirklich. Und dann wird da auch hingelaufen, ne? Und also ich gehe da auch immer nur mit Leuten hin, die auch wirklich nur auf Geräte gehen. Ne? Was machst du denn dann da am liebsten? Auf Geräte gehen. Auf Karussells? Karussells. Ja, auf Geräte klingt ja auch gut. Ja, also wirklich das Neueste vom Neuesten, das wird direkt getestet. Und was ist denn dein Lieblingsgerät oder Karussell? Oh, das Schärfste, die haben alle halt diese blöden Namen, aber so jetzt an sich, das war schon nicht scharf, so dass ich da mal getestet habe, das war diese Achterbahn, kennst du die, wo du drin hängst, wo du nicht drin sitzt, wo du so drin hängst? Ja, vom Ansehen. Ich finde es furchtbar, würde nie reingehen. Ja, mir dreht sich der Magen rum, wenn ich schon sehe. Ja, das ist klasse, also ich würde mit dir nie auf eine Kirmes gehen. Nie. Ich schlendere da nur rum und denke, was sind denn das für abgefahrene, seltsame Menschen, die sich das antun. Höher, schneller, das ist es. Hast du so ein langweiliges Leben? Nö, kann ich nicht von mir behaupten. Also es ist bei dir wirklich so, dass so diese Extremgeräte dich interessieren? Ja. Also du gehst nicht in, weiß ich, auf einen Autoscooter oder doch sowas? Doch, auch, klar. Das auch. Ja, sicher, klar. Nur halt, wenn irgendwie was ist, wenn du die Leute schon kreischen hörst, dann geht's bei mir schon los. Das also ist für dich das Signal, da muss ich hin? Da muss ich hin. Kreischst du dann auch, wenn es heftig wird? Ja, natürlich. Ja. Hast du auch schon mal dich... erbrochen? Nein, noch nie. Bist du schon mal getaumelt aus so einem Ding raus? Ja, klar, mit weichen Knien, oft, mit Krücken, das wäre das Beste gewesen. Nee, aber dann stehe ich 2 Minuten vor dem Gerät und gucke mir das dann nochmal an. Mhm. Und sobald ich dann wieder einen klaren Kopf habe, stehe ich an der Kasse, ne? Das heißt, du gehst dann auch mehrfach auf so ein Ding. Ja, klar. Du wirst dann auch eine ganze Menge Geld ausgeben, ne? Auf ja, so einen deswegen gehe ich auch immer nur einmal auf die Kirmes. Also nicht jetzt, also ich bin nicht so ein Extrem... die dann sagt von wegen, ja, eine ganze Woche ist die Kirmes jetzt und ich gehe dann die ganze Woche dahin. Nee, also so schlimm ist es dann nicht. Interessieren dich denn auch diese ganzen Spaßbuden und Fressbuden und ja, was? Ja, sicher, das klar. Auch. Also wenn du mich dann auf der Kirmes nicht an die Hand nimmst, gehe ich verloren. Es ist wirklich so. Also ich habe dann die Augen überall und die vielen Leute, also das ist es wirklich. Es ist ja geradezu putzig. Ja, es ist so. Gibt es denn, hast du denn überhaupt noch Gleichaltrige, die das mitmachen, die auch so drauf sind? Ja. Ja, gibt es? Ja, doch. Ja. Gar einen Freund, der das auch mitmacht? Auch, ja. Auch, ja. Ja, wir werden dann wirklich also wieder... Zu Kindern. Achtjährigen, ja, wirklich. Also ist der absolute Kind. Was isst du denn am liebsten auf der Kirmes? Gebrannte Mandeln. Ist das wahr? Das habe ich vor vielen, vielen Jahrzehnten auch immer am liebsten gegessen. Ja, und... Paradiesäpfel. Nein. Das nicht. Dampfnudeln. Ganz schlimm kommt Dampfnudeln. Also hast du doch so einen Bauch, ne? Also, ja, wir teilen uns meistens ein. Ich kann mir das schon vorstellen. Gebrannte Mandeln, Dampfnudeln und dann auch. Die gebrannten Mandeln nehmen wir dann meistens mit. Achso, ich dachte, und dann auf so ein Karussell. Da habe ich gar keine Probleme mit. Es ist wirklich erstaunlich, aber ich habe da wirklich keine Probleme mit. Wie viel Geld lässt du dann auf so einer Kirmes an einem Abend? Also das Herbste, was ich wirklich mal ausgegeben habe, das waren 80 Mark. Naja, das geht schon noch. Ja, aber es ist auch wirklich so, dass ich dann sage, von wegen, das kenne ich, das habe ich schon mal mitgemacht. Und wobei ich auch jetzt gar nicht weiß, wie teuer eine Fahrt ist, da ich das gar nicht selbst mache. Du kannst also ab 10 Mark rechnen. Doch, so teuer. Ja. Mhm, ja. Und ja, dann sind schon 80 Mark, sind da schnell weg, ne? Wenn man da so Jack drauf ist wie du. Richtig. Das gibt dir den richtigen Kick. Den absoluten Kick. Die 21-jährige Sandra sagt, wenn ich sie frage, was versetzt dich Sandra so richtig in Ekstase? Da sagt sie zu mir, die Kirmes. Ja. Wie süß. Ich danke dir für deinen Anruf. Alles klar. Tschüss. Ralf, 37. Jürgen? Ja. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Mir gibt den letzten Kick, da hast du schon mit dem ersten Anrufer drüber gesprochen, die Musik. Die Musik? Ja, nur, bei mir ist umgekehrt, ich stehe selber auf der Bühne. Als was? Sänger. Als Sänger? Solosänger. Von einer Band, die du gerne jetzt nennen möchtest wahrscheinlich, ne? Nein, keine Band. Nein, keine Band, als Solosänger. Halbplayback-Verfahren, wie zum Beispiel eine Beatparade gemacht wird, oder? Darf ich raten? Könnte es sein, dass du Schlagersänger bist? Nee, da ordne ich mich nicht so gerne ein. Was, ja, dann sag mal, was also du machst. Ich fange von den 50er Jahren bis in den 90er Jahren alles, was richtig Dampf macht. Mhm, also vom guten alten Rock'n'Roll bis zum Techno. Ah ja, also... Plattenheit-Show oder... Also englische Titel durchaus auch, aber auch deutsche Titel. Ja, alles was gewünscht ist. Sag mal so einen deutschen Titel, den du besonders gerne magst, den wir so alle kennen, der berühmt ist. Wolfgang Petri. Der Himmel brennt. Der Himmel brennt, ja. Ja. Verdienst du damit deinen Lebensunterhalt? Nein. Ist das so ein Hobby? Das ist ein Hobby. Und wo trittst du auf, in welchem Rahmen? Also größtenteils Gala-Veranstaltungen oder Silvesterbälle oder Sportveranstaltung, also alles. Also du halt dich engagiert man, damit du den Leuten so richtig einheizen kannst. Ja. Mhm. Es geht halt Mund-zu-Mund-Propaganda, teils über eine Agentur. Ja. Und diese Agentur wiederum, die hat sehr gute Beziehungen, die arbeitet mit Endemol Entertainment. Ah ja, kennen wir ja nur alle. Ja. Mhm, ja. Das gibt dir, wenn du auf der Bühne stehst, wie lange stehst du dann auf der Bühne? Bei so einer Veranstaltung mehrere Stunden dann, ne? Das kommt immer auf den Veranstalter an, wie er das Programm haben möchte, ob er es aufgeteilt haben möchte in mehreren Blocks oder in einem Durchgang. Da kann schon mal sein, dass ich dann, also wenn ich für eine Stunde engagiert werde, dass ich dann anderthalb Stunden da oben stehe. Wenn das Publikum tobt? Ja, und dann flippe ich so aus. Das ist ganz einfach zu erklären. Ich habe einen beidseitigen Hüftschaden. Ja. Muss auch starke Schmerzmittel nehmen. Ja. Das heißt, nur wenn ich da oben stehe und mein Programm mache, dann merke ich gar nichts mehr. Mhm. Und da haben schon manche gefragt, ob ich irgendwie schizophren bin, weil wenn ich ist das so? Normal im Publikum sitze oder oben auf der Bühne, zwei verschiedene Wesen. Teilweise ist das so, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich da oben gemacht habe. Was machst du in deinem normalen Leben? Ich arbeite. Als was? Da müsste ich jetzt Reklame machen. Ah ja, okay. Also, aber ein ganz normaler Beruf. Ja, bei einem Automobilhersteller. Bei einem Automobilhersteller machst du irgendwas. Ja. Ja. Wenn du da stehst und das Volk bejubelt dich. Dann flippe ich aus. Was genau ist das? Was bringt dich da zum Ausflippen? Dass du in dem Moment der absolute Mittelpunkt bist, da in dem Raum? Unter anderem, ja. Ist das auch so eine Art, empfindest du, ich formuliere es jetzt mal ganz, ganz drastisch. Ja. Hast du das Gefühl, dann so richtig auch geliebt zu werden von den Menschen? Eigentlich ja. Also es ist ein wunderbares Gefühl. Kann man sich vorstellen, als wenn du von jemand angebaggert wirst. Ja, genau. Aber der macht dich so richtig heiß und bringt dich so bis kurz vorm Schuss. Ja, wir verstehen das natürlich alle. Und da wirst du dann von Hunderten von Leuten angebaggert und die bringen dich bis fast vorm Schuss. Ne? Ja, da muss ich aber sagen, da gibt es auch noch Unterschiede. Ich mache lieber zum Beispiel bei mir in der Nähe. Wir sind Angehörige eines Karnevalsvereins. Ja. Und da mache ich dann, also bis jetzt seit 3-4 Jahren, wenn die Weiberfastnacht ist. Und ich sage dann immer, da sind 350 besoffene, rattige Frauen. Und das meinen wir jetzt nicht böse, sondern ganz positiv. Ne? Nein, das meine ich positiv. Ja, ja, ja. Und die können also unheimlich super feiern, die Frauen. Das glaube ich, ja, das aber weiß ich. Ein Kompliment noch an alle Frauen. Ja. Und was ich noch gemerkt habe, wir waren wir bei einer Veranstaltung, da war eine schwule Travestietruppe. Die haben ihr Programm gemacht, ich habe mein Programm gemacht. Nur das Publikum selber, das war ziemlich stur. Und die einzigen, die dann hinterher mitgemacht haben, das waren diese Travestiegruppen. Ja, die können auch feiern. Die können super feiern. Wenn du so viel Spaß am Auftritt hast und am dich präsentieren, wieso hast du nicht versucht, das zu deinem Hauptberuf zu machen? Nee, da gibt es zu viele unseriöse Produzenten oder Agenturen. Also für dich ist es durchaus okay, das ist dein Hobby, was du sehr liebst und du machst das immer so nebenher. Ja, ich verdiene auch eine Mark dafür und... Jetzt fiebern wir natürlich alle. Wie mag der Ralf singen? Kannst du uns eine kleine Kostprobe geben? Oh, das ist jetzt vielleicht mein Junge, der liegt hier neben mir auf der Couch und schläft. Ach so. Kannst du dir vorstellen, eine Mischung von Elvis über Roy Orbison, Tom Jones? Ja. Schade, dass der Junge schläft, sonst hättest du jetzt so ein kleines Solo hinlegen können. Bis zum Tenorstück. Na gut. Viel Erfolg weiterhin, Ralf. Vielen Dank, Jürgen. Tschüss. Tschüss. Jetzt haben wir 1.32 Uhr und 32 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Und 33 Sekunden, hier ist 1 Live, Radio 1 Live, WDR Fernsehen mit Domian und wir unterhalten uns heute über das Thema meine Ekstase. Was bringt euch so richtig in Fahrt? Das ist meine Frage an euch. Und das hier ist meine Telefonnummer, wenn ihr mich anrufen wollt. 0180 5678 111 und die Faxnummer 0180 5678 110. Wenn ihr faxt, bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer drauf zu schreiben, damit wir euch dann vielleicht zurückrufen können. Yvonne, 21. Ja, hallo Domian. Yvonne, ich grüße dich. Deine Ekstase, erzähl uns davon. Ja, also da muss ich etwas weiter ausholen. Und zwar, ich bin eine Hure. Und mir gibt es den besonderen Kick zu wissen, dass ich mit mehreren Männern schlafen kann und dafür auch noch Geld bekomme. Ich habe also gerne verschiedene Partner. Sexualpartner natürlich nur. Und ich finde es natürlich echt toll, also so zu sehen, dass ich dann Geld dafür kriege. Und also wie meinst du mit mehreren gleichzeitig oder eben hintereinander? Ja, so hintereinander. Hintereinander, ja. Überhaupt so. Und dann zu wissen, ich bekomme dafür Geld. Also das ist jetzt, um es ganz klar zu sagen, das ist kein sexueller Kick? Nein, das ja auch. Also es ist irgendwo, einfach so, der Kick ist eben da. Ich habe die ganze Zeit dann halt, wenn ich beim Termin bin, im Hinterkopf, ja, da kriege ich jetzt Geld. Es hat mit dem Geld ganz viel zu tun. Ja, auch. Mhm. Aber ich frage es nochmal, weil die meisten Huren erzählen mir, dass sie sexuell so gut wie nichts empfinden dabei, dass sie ganz wegschalten. Ich hatte auch schon eine Ausnahme, es hat mir auch schon mal jemand was anderes erzählt. Wie ist es denn bei dir? Empfindest du denn auch etwas Sexuelles? Oder? Ja, das kommt auf den Mann an. Mhm. Also du lässt das durchaus zu, wenn der Mann dir gefällt? Ja. Ja? Ganz genau. Ja. Das heißt, dass du dann direkt von deinem ersten Kunden an darüber nachdenkst, wie viel Geld du am Abend dann verdient haben wirst? Ja, manchmal. Mhm. Und was für ein Kick genau ist das? Beschreib mir den noch ein bisschen genau. Ich kann ihn mir noch nicht so richtig vorstellen. Ja, ich weiß halt, dass ich, wenn ich zu einem Kunden fahre, dann weiß ich, ich habe gleich einen Sexualpartner und bekomme dafür auch noch Geld. Und das macht dich schon heiß? Ja, das tönt mich dann schon wieder an. Und dann fahre ich dann dahin und dann gebe ich alles. Dann gibst du alles? Ja. Macht es dich denn auch, jetzt mal eine Frage ins Private rein, macht dir Sex auch Spaß ohne Geld? Im privaten Bereich? Das ja. Ja, auch. Auf jeden Fall. War dieses Gefühl von Anfang an so da, bei dir diese Verbindung, also Sex und Geld und Kick? Nee, am Anfang war es eigentlich natürlich in dem Job so, dass ich ein bisschen nervös war, ganz klar. Es kam eben erst später. Wie lange bist du dabei jetzt schon in dem Job? 3 Monate. Ach, das ist ja noch ganz frisch. Ja. Das ist ja ganz, ich dachte schon 3 Jahre oder so. Nein, nein, nein. 3 Monate erst. 3 Monate, ja. Vereinfacht das dir die Arbeit, dass du so dieses innere Gefühl hast, wie du es gerade beschrieben hast? Ja, irgendwo schon, ja. Mhm. Also somit könnte ich sagen, dass dir die Arbeit richtig Spaß macht. Ja, mehr oder weniger. Also ich sag mal so zu 80% ja. Ja. Auch wie gesagt auf den Mann an. Ja. Wie viele Männer hast du pro Tag ungefähr? Ja, so 3, 4 auf jeden Fall. Kommt auf den Wochentag an, Ferienzeit und so. Bist du selbstständig oder arbeitest du in einer Agentur? Oder in einer Agentur. In einer Agentur. Und das heißt, du fährst dann auch, du hast gerade gesagt, du fährst dann auch schon mal raus zu Leuten? Mhm. Ja. Ja, das ist ja interessant. Ich hoffe, dass das so weiter sein wird bei dir. Das hoffe ich natürlich auch so, Jan. Sag mir noch vorher, was du vorher gemacht hast. Interessiert einen dann ja doch immer noch. Vom Beruf her. Mhm. Ja, ich war Telefonistin. Telefonistin, aber nicht Sextelefonistin. Nein, nein. Ganz normale Telefonistin. Ganz normal bei einem privaten Unternehmen. Und wie bist du dann in dieses Gewerbe reingekommen? Durch eine Kollegin. Mhm. Wir haben nicht sehr viel verdient im Job und das reichte halt hinten und vorne nicht. Mhm. Wir hatten uns dann mal unterhalten, die Kollegin und ich, und sie sagte, sie wäre da abends halt noch in einer Agentur und ich sollte mir das doch mal angucken. Und man würde da halt ziemlich gut verdienen und man hätte es auch nicht mehr nötig, du weißt, was ich meine. Mhm. Ja, dann habe ich gesagt, okay, habe ich mir das angeguckt und habe mir gedacht, okay, probier's es aus. Ich weiß eigentlich jetzt nicht, was du meinst. Man hat es dann nicht mehr nötig, das? Ja, dass man halt auf der Suche nach einem Partner ist in sexueller Hinsicht. Ach so. Das hat man dann halt nicht mehr nötig. Ach also so. Man kann sich dann auch aussuchen, heute macht es mir Spaß, heute macht es mir nicht Spaß. Hast du auch noch einen Freund nebenher? Ja, ich hatte einen. Und der ist dir laufen gegangen, weil du in den Job gegangen bist? Nein. Nein, das nicht. Das nicht. Nein. Also du kannst dir durchaus vorstellen, auch noch einen Freund nebenher demnächst haben zu können. Ja, warum nicht? Warum nicht, wenn er damit klarkommt. Ja. Ja, das ist natürlich auch ein ganz interessanter Aspekt von Kick und von Ekstase, was du jetzt gerade erzählt hast. Naja. Find ich gut. Wir grüßen mal an dieser Stelle all die wunderbaren Huren, die es in Deutschland gibt, die diese Sendung verfolgen. Ich weiß von ganz vielen, dass sie nebenher in ihren Zimmern oftmals den Fernseher oder das Radio laufen haben und die Sendung hören oder sehen. Herzliche Grüße und viel Spaß bei der Arbeit. Alles Gute. Ich danke dir. Tschüss, Johann. Tschüss. Tschüss. Florian, 22. Ja. Guten Morgen. Ich bin's, Florian aus Berlin. Na, ich hätte mir fast gedacht, dass du aus Berlin anrufst. Jawohl, und zwar mein ultimativer Kick ist Downhill-Fahren. Und zwar Downhill-Fahren mit einem Skateboard. Was ist denn Downhill-Fahren? Downhill-Fahren ist einen Berg hinunterzufahren mit einem Skateboard. Und das kann man im Liegen machen, das kann man aber auch im Stehen machen. Und du machst es am liebsten im Liegen? Wir machen es am liebsten im Stehen. Im Stehen. Also ich und ein, zwei Kumpels von mir. Nun habt ihr ja in Berlin nicht die höchsten Berge. Ganz genau. Wir gehen immer auf den Teufelsberg. Ja, den kenne ich auch. Ja, und da kennst du bestimmt auch diese alte Radarstation von den Amis. Ja, die kenne ich auch. Und der Weg, der da hochführt, ist knappe 2 Kilometer lang und hat 3 richtig fette Kurven. Ja. Mit 3 immer so starken Gefällen und dann so leichteren Gefällen dazwischen. Ja. Da kriegen wir so ungefähr 50 bis 60 Stundenkilometer drauf. Holla. Ja, die Leute, da fahren auch viele mit dem Fahrrad runter, die haben noch diese Tachos, die sind super genau und die haben das schon oft gemessen. Mhm. Und das ist halt der absolut ultimativste Kick, den man sich überhaupt geben kann. Wie lange brauchst du von oben bis unten? Von oben bis unten? Oh, das kann man also... Das geht ja schnell dann, Das geht schnell, aber du spürst diese Zeit so intensiv, dass... Also es reicht auf jeden Fall. Was denkst du währenddessen, während du da runter saust wie ein Wahnsinniger? Ich denke nur an die Straße. Ja. Also meine ganze Konzentration liegt praktisch so 1 Meter vor dem Brett und achtet auf Steine, kleine Holzstückchen, die dir für die Räder kommen können. Also auch höchste Konzentration, ne? Höchste Konzentration, ja. Weil wenn dir sowas vor das Rad kommt, das blockiert sofort und du fliegst weg. Bist du schon mal richtig auf die Schnauze geflogen? Ja, bin ich schon mal. So, gerade so in der Anfangszeit, da war ich noch relativ jung. Also ich habe schon mit 8 damit angefangen. Bin inzwischen 22, also heute könnte mir kaum noch mehr passieren. Also du bist schon alter Meister im Prinzip. Ganz ne? genau. Und es halt ist einfach dieses Feeling, du stehst auf dem Brett, du bist urschnell und die Vibration, die von dem Teer ausgeht, ist ein Kribbeln, das geht durch deinen ganzen Körper. Ja. Das ist wie ein Ganzkörpervibrator sozusagen, ja. Also ich kann mir das ein bisschen schon vorstellen, ich kenne das vom Skifahren, vom schnellen Skifahren. Das ist dann auch wirklich wie eine, ach, ich weiß auch nicht, soll man abheben, wie eine Trance halt auch. Diese Vibration noch, das ist so geil und dann fährst du und dann irgendwann bist du drinne. Dann löst sich der Blick von der Straße und du guckst nach vorne. Und dann kannst du während der Fahrt so Schlitterbremsungen machen, wie mit einem Auto praktisch. Ja. Aus voller Fahrt, die ziehst dann Meter lang hin, dann drehst du dich 180 Grad, fährst rückwärts weiter und so. Und dann kommen dir teilweise mal noch Autos entgegen und so. Musst du schon aufpassen. Jetzt ganz ehrlich, was ist für dich schöner? So zu fahren, Downhill zu fahren oder Sex? Also am besten ist es natürlich... Sex beim Downhill-Fahren geht nicht. Geht ja nicht, aber kurz danach vielleicht. Ja. Also, kommt drauf an, mit wem und wie man Sex hat. Ja. Also, beim Downhill-Fahren hast du halt wirklich schon irgendwo die Garantie, weißt du? Ja. Die bei der Frau irgendwie doch letzten Instanz oft ausbleibt, ne? Also ich merke schon, das ist wirklich, das turnt sich voll und ganz an, ne? Das ist der Hammer. Ich schwör's dir, wenn du das dann noch nachts machst, dann nehmen wir so an die 100, 200 Teelichter mit und machen die ganze Straße praktisch zu einer riesigen Landebahn, einer beleuchteten. Auf diesem Mittelstreifen hauen wir dann die Lichter rauf und fahren dann Slalom um die Lichter rum, haben noch einen kleinen Ghetto-Blaster dabei, dann läuft Hip-Hop und dancen ein bisschen ab und machen richtig... Hört sich gut an. Party, Hört sich gut an. Wie oft bist du denn auf der Rolle? Naja, das ist nur so vielleicht 10-mal im Jahr in den Sommermonaten halt. Also dann doch nicht so sehr oft, ne? Eben, das ist es halt, wa? Und so im Frühling, da kribbeln einem schon die Füße, oh, endlich wieder Downhill fahren. Aber dann geht's noch nicht, weil noch zu viel Schutt auf der Straße liegt. Und es geht im Prinzip in Berlin ja auch dann nur da am besten. Ne? Nur da, nur da. Bist du denn in deinem Alter von 22 Jahren eigentlich da schon doch, zählst du zu den Älteren? Eigentlich sind das ja fast hauptsächlich ganz junge Leute, ne? Die, oder? Ja, also die Skater, die das jetzt richtig als Hobby machen, die Tricks machen und so, die sind so alle zwischen, 12 und 18. Das war auch meine Zeit. Das ist ein Relikt, was als Überbleibsel praktisch mit rübergetragen wurde. So die Veteranen, die müssen jetzt ab und zu immer wieder sich halt aufs Board schmeißen. Jetzt liegt natürlich eine graue, öde Zeit vor dir, ne? Der Herbst und Winter kommt und da ist nicht viel gebacken, ne? Oder? Ja, da hast du recht. Aber es gibt ja noch eine Menge anderer Ekstasen und Rituale, die man hegt und pflegt, ne? Hast du noch einen besonders auf Lager, was du mir erzählen könntest? Ach, naja, das ist zum Beispiel exzessives Tanzen. Ja. Kommt für mich auch sehr gut. Ja. Naja, und Sex natürlich. Ja, Sex natürlich, ja, klar. Da brauchen wir nicht drüber zu reden, das ist fast schon selbstverständlich. Ja. Es war schön, mit dir gesprochen zu haben. Ja, mit dir Florian. Auch. Mach dich gut, Dominant. Das war eine gute Sendung bisher. Ja, tschüss. Dieses Dominant kriegen wir nicht aus der Welt. Dominant. Basti, 17. Ja, hallo Jürgen. Hallo. Wie geht's? Mir geht's gut. Und dir? Ja, alles bestens. Gut, dann gehen wir gleich zu meinem Thema. Zur Sache. Genau. Also meine Ekstase, das sind Horrorfilme. Horrorfilme? Ja, Horrorfilme. Aha. Und dazu muss ich gleich mal sagen, also ich bin noch nie mal volljährig. Ich bin 17. Mhm. Und mit Horrorfilmen habe ich schon sehr, sehr früh angefangen. Mhm. Kann vermutlich sein, dass es deswegen so weit gekommen ist. Also ich glaube, ich habe meinen ersten Horrorfilm mit 10 Jahren gesehen. Ja. Und das ist dann so richtig, zu einer richtigen Sucht geworden. Mhm. Erzähl mal, welche Art von Horrorfilmen du meinst. Da gibt es ja nun diese Trash-Ausgaben, wo wirklich nur Blut fließt und Monster. Oder eher die, was ich jetzt, die gehobenere Ausgabe aller, weiß ich jetzt, Damien oder ja, sowas. Ja. Nee, also eigentlich schauen wir, also ich und meine Kumpels, eigentlich die ganze Bandbreite an. Bandbreite. Mhm. Es ist einfach ein Hobby, ja. Mhm. Umso seltener die Filme sind, umso mehr macht Spaß, ja. Mhm. Und sag mir mal deinen Lieblingsfilm. Ah, das kann man auch nicht sagen, es gibt so viele gute. Nee, doch, sag mal einen guten, damit ich das ein bisschen verstehe, was du gut findest. Also unglaublich gut finde ich die, das muss ich jetzt sagen, die Lucio Fulci-Filme eigentlich. Mhm. Also die sind ja in Deutschland ziemlich umstritten, mhm, meistens sogar verboten. Mhm. Und da komme ich so richtig in Fahrt, ja, weil mhm, die sind unglaublich spannend, die haben eine unglaublich gute Mischung zwischen ein bisschen Blut oder auch ein bisschen mehr Blut, mhm, und dann halt auch Schockeffekte oder so, da ist halt alles ein bisschen drin. Du sagst, du kommst richtig in Fahrt. Ja. Wie, was heißt das, in Fahrt kommen? Ja, also zum Beispiel meine Kumpels und ich machen immer so Gory Nights, sagen wir dazu, mhm, immer so über Nacht, ja, und dann kommen die alle vorbei und dann machen wir mhm, Popcorn und Chips mhm, und alles, mhm, und umso mehr halt dann, umso mehr Schockeffekte passieren oder umso mehr Blut spritzt, dann wird immer mehr gegessen oder ja, wir ja, essen zum Beispiel auch so sogenannte Kotzriegel. Kotzriegel? Ja. Kotzriegel? Was sind ja, Kotzriegel? Ja, das, also die schauen eigentlich aus wie Kotze und riechen wie Kotze und schmecken eigentlich auch wie Kotze. Kann man die kaufen? Das ist der ultimative Kick. Kann man die kaufen? Kaufen glaube ich kann man sie schon. Wo kriegst du denn her? Ja, also um genau zu sein, das muss ich ein bisschen Werbung machen, es sind eigentlich die Riegel von Alete. Ja. Das ist schon das Punkt. Aber die schmecken wirklich so. Also die riechen so und die schmecken die so. Die riechen so übel, ja. Also ich kenne ein paar Leute, die mögen die, ja, aber die meisten haben sie nicht runter. Und diese Riegel werden den armen Kleinen verabreicht? Ja, scheinbar. Mann. Also Mann. Ich weiß es nicht genau. Jedenfalls, also die den ultimativen Kick dann haben wollen, die essen die dann auch noch, ja. Also du findest es auch gut, ab und zu dir dann so einen Riegel reinzuziehen? Ja, ab und ja, zu. Aber ja, nicht zu oft. Ja. Wie oft macht ihr denn solche Sessions überhaupt, ihr Jungs? Sind, ja, gut, sind das nur Jungs übrigens, die sich hier treffen? Hm? Sind das nur Jungs? Nein, das sind auch Mädchen. Mädchen, ja. Also, das ist ganz gemischt. Ja. Wie oft ja, macht ihr das? Es kommt darauf an, wie viel Zeit man die Schule lässt, ja. Also mhm, in den Ferien öfter, da vielleicht so 2-mal im Monat und während der Schulzeit halt vielleicht jeden 2. Monat mal. Also es ist dann wirklich ein Happening quasi, was ihr da ja, macht. Genau. Ne? Gibt es denn auch Filme, wo ihr ernsthaft also berührt seid und wo es euch schon mulmig wird? Ja, ja, natürlich. Wo man nicht mehr lacht und keinen Scheiß mehr macht? Ja, das ist klar, natürlich gibt es das. Sag also, mal. Ja, zum Beispiel, wo ich unglaublich, was ich unglaublich spannend fand, war zum Beispiel das Haus an der Friedhofsmauer, ja. Kenn ich das glaube ich in Deutschland auch schon nicht mehr, ich weiß es mhm, nicht mehr genau. Mhm. Und das war, also das ist dann so ein Film, wo man wirklich drin sitzt und dann wirklich nur noch mitfiebert und dann ist man ganz bann, ja, und dann kann man überhaupt nicht mehr anders. Was denkst du denn zu solchen Sachen, die eigentlich so fast jeder kennt, wie zum Beispiel Der Exorzist? Der Exorzist ist super. Ich meine, das ist ein Kultfilm, den muss man gesehen haben. Ja. Überhaupt die ganze Idee ist natürlich super, weil wenn das Kind dann plötzlich so eine tiefe Stimme kriegt, grandios, dann kann ich, glaube ich, Angst machen, ja, finde ich. Ich habe ihn mir vor einiger Zeit nochmal ausgeliehen. Aha. Und hatte ihn früher, vor vielen Jahren, gesehen, als er rausgekommen war. Und ich hatte ihn mir aus der Videothek geholt und ihn mir angeschaut. Und es hat wirklich irgendetwas in mir bewegt, dass ich, nachdem der Film zu Ende war, mir war mulmig, durch meinen Flur zu gehen ins Badezimmer. Ja. Ne, es ist irgendwie sowas ganz seltsam. Ich finde auch noch wahnsinnig, ich finde, der gehört auch zur Kategorie Horrorfilm, Shining. Kennst du ja, den? Ja, sicher. Also ja, ja. Shining ist absolut super. Ja. Das der absolute Kick ist, fällt mir jetzt auch gerade wieder ein, was wir auch oft machen, ist nach Horrorfilmen rausgehen. Ja. Und dann, wir haben so eine alte Ruine in der Nähe. Ja. Im Wald. Und da gehen wir dann immer hin. Also wunderbar. Absolut. Das ist dann, wenn man das wirklich nach so einem Film wie meinetwegen jetzt Exorzist oder sowas ja, anguckt, dann ist es Wahnsinn. Ja. Kann ich gut nachvollziehen. So Sachen habe ich auch schon sehr oft gemacht früher. Und das geht einem wirklich durch Mark und Bein dann. Ja. Basti, genau, danke, dass du angerufen hast. Alles klar. Tschüss. Gut. Ciao. Jetzt ist Markus dran. Markus ist 23 Jahre alt. Markus, hallo? Ja. Ja, also ich mache eigentlich illegales Graffiti. Es gibt natürlich einen ultimativen Kick dabei. Ich verstehe kein Wort. Ja, ich mache Graffiti, illegales, und das gibt mir diesen Kick, diesen Mega-Kick. Du bist ein illegaler Graffiti-Sprayer. Die gibt's ja, immer noch. Ich dachte, das wäre ausgestorben mittlerweile. Ja, das heißt ausgestorben. Also das ist irgendwie, die große Welle ist eigentlich vorbei. Ja, uralte Jacke eigentlich, ne? Nicht direkt alte Jacke, weil irgendwie die Polizei da zu stark hinter sitzt. Und wo sprühst du? Ich will jetzt nicht die Stadt wissen. Ich meine, auf welche Gegenstände oder auf welche Gebäude sprühst du? Ja, also auf Häuser gar nicht mehr. Ich mache nur noch Trains, weil das irgendwie das Original ist. Sagen wir ganz einfach Züge, ne? Ja, genau. Mhm. Und was sprühst du auf die Züge? Ja, halt ein Style. Also mein Schriftzug. Dein Schriftzug. Und was gibt dir das, dass dein Schriftzug dann durch die deutschen Lande fährt? Ja, erstmal das und halt das illegale Malen. Das, wenn man erwischt werden sollte oder so, oder meistens sind es die Fluchten immer. Weil ungefähr bei jedem dritten Mal muss man richtig derbe jumpen gehen und das ist halt irgendwie der Kick dabei. Also der Kick ist, dass es verboten ist, dass du was Illegales machst. Und ja, der Kick ist auch dabei, dass du dich letztendlich verewigt hast, oder so ein bisschen verewigt hast, und viele Leute dein Zeichen angucken können. Ja, das ist ja eigentlich nicht mehr so, dass man das noch sehen kann, weil die Züge halt schnell gereinigt werden. Es ist halt, glaube ich, mehr der Kick dabei, dass man das Malen noch macht und den Hip-Hop unterstützt. Nun ist ja ganz klar, dass du da Kosten verursachst und gegen Gesetze verstößt. Ist ja ganz klar. Gesetze, ja, aber ich meine, ich mache ja keine Privathäuser an, das kann ich ja mittlerweile gut verstehen. Aber die Bahn, ich weiß nicht, das ist mir irgendwie ganz egal, die hat ja genug Geld. Also ich muss mal so sagen, so ganz wertneutral, es gibt so hässliche, triste Wände, zum Beispiel auch an Bahnhöfen, da sähe ein Graffiti sehr schick aus, ne? Finde ich so. Und es gibt auch Züge, die nicht sehr, sehr schön angestrichen sind. Aber naja, bist du schon mal erwischt worden? Ja, zweimal schon. Und was war da? Ja, beim ersten Mal haben sie mich auf dem Autobahnschild erwischt. Da war ich oben drauf und da konnte ich halt nicht weg. Und beim zweiten Mal. Ja, und was haben sie mit dir gemacht? Ja, da wurde ich einfach freigelassen, Personalien aufgenommen. Dann konnte ich wieder gehen und dann. Das war's? Keine Anzeige, nichts? Doch, doch, klar. Die Anzeige kam ja von alleine, ist ja normal. Die haben meine Personalien und dann. Ja, vom Gericht wurde ich halt nochmal gnädig freigesprochen. Mhm. Also nicht freigesprochen, aber schuldlos, also dass ich keine Strafe bekomme. Mhm. Wie viele Jahre machst du das jetzt schon? Seit 5 Jahren. Seit 5 Jahren schon? Wird es nicht allmählich auch ein bisschen öde und langweilig, immer dasselbe zu machen? Nee. Auf keinen Fall. Also für mich ist ja nicht Graffiti sowas, dass ich jetzt denke, das ist Mode, ich muss es jetzt tun. Was ist denn Graffiti für dich? Graffiti ist für mich mittlerweile so eine Lebenseinstellung geworden. Mhm. Also sobald ich die Gelegenheit habe und eine gute Idee habe, mal ich. Was machst du denn sonst noch? Gehst du auch arbeiten oder studierst du oder was machst du? Nee, ich gehe einfach arbeiten. Mhm. Auf dem Bau. Du hast gerade so im Nebensatz gesagt, da habe ich ein Autobahnschild angesprüht. Hört da der Spaß nicht auf, wenn man irgendwie Schilder verunstaltet? Nein, von hinten. Ach, von hinten? Da klettert man dann so. Von hinten nach oben hin, die sie über die Straße gehen. Mhm. Und da halt oben drauf gewesen, da konnte ich auch nicht mehr weg. Und beim zweiten Mal hat man mich halt in der Stadt erwischt. Und möchtest du das bis ins hohe Alter noch machen? Ich weiß es nicht. Also bis jetzt ist es, glaube ich, irgendwie dieser Dauerkick, wenn man irgendwie verfolgt wird und im Gebüsch sitzt. Und man hat das Gefühl, dass man dann den Herzschlag jeder hören kann. Aber ist auch ein bisschen kindisch, ne? Dass man darauf abfährt, irgendwie was Verbotenes tun zu wollen. Ja, ist ja nicht so. Ich meine, viele Leute klauen ja auch und sowas. Mhm. Dabei wollen sie es gar nicht. Mhm. Das ist ja einfach dieser Kick in unserer Gesellschaft. Andere fahren wie wild durch die Stadt nachts. Mhm. Bloß dabei gefährden sie noch andere Leute. Und das ist, glaube ich, irgendwie schlimmer, weil ich ja nicht irgendwie direkt Privatpersonen so schädigen möchte. Oder so. Würde ich dann auch fast so sehen, wie du auch, was du gerade gesagt hast. Markus, danke für den Anruf. Okay. Tschüss. Michael ist dran. 26. Hallo Jürgen. Michael, dein Kick, deine Ekstase. Es hat mit Sex zu tun, das erste Mal heute Abend dieses Thema. Ja, ein ganz seltenes Thema in meiner Sendung. Ah, ich wollte doch sagen, dein T-Shirt finde ich klasse, weil ich stehe auch auf Jägermeister. Ja, ich stehe auf Hirsche, daran liegt das eigentlich. Heute habe ich gelesen, dass die Hirsche und die Hirschkühe alle so auf Brumpft, sagt man so, ne, sind. Dass die völlig geil durch die Welt rasen und man muss aufpassen als Autofahrer. Ah ja. Ne, das als Autofahrer. Ich warne jetzt die Autofahrer. Es kommen Hirsche und Hirschkühe euch entgegen. Die wollen poppen. Jetzt aber zu dir. Ja. Mein absoluter Kick ist, wenn ich eine Frau in den Mund abspritzen kann. Hey, solche Schweinereien machst du? Ja. Ja. Warum ist das der besondere Kick? Das Gefühl, wenn ich meinen Schwanz in ihr drin habe, im Mund, und dann der ganze Saft ihr irgendwie reinläuft. Ich weiß auch nicht, wie ich das beschreibe. Nee, also wie das funktioniert, können wir uns nur alle denken. Ja. Ich frage dich, warum das so ein Kick für dich ist. Warum das so? Weil das Gefühl dabei, also das Gefühl, weil der wird ziemlich empfindlich, wenn du abgespritzt hast und dann, wenn sie dann weiter mit der Zunge dran rumspielen, so, also das. Also das ist für dich das Absolute, das ist für dich ja, viel. Ja, ich fange an zu zittern und vibrieren am ganzen Körper und ich will am liebsten abheben. Findest du denn oft Frauen, bei denen du das machen kannst? Nein, leider nicht. Also es gibt nicht viele Frauen, die das möchten. Wie viel Mal, 26 Jahre bist du? Wie viel Mal hast du das überhaupt schon erlebt? Oh, so 8 bis 10 Mal. Doch, schon so oft. Ja, gut, sehr häufig bei einer gleichen Frau, also die da auch draufsteht. Nun spielt hier das Thema AIDS natürlich auch eine große Rolle, ne? Ja, sicher, klar. Ne? Das kann man natürlich nicht mit... also miteinander machen, wenn man sich nicht gut kennt oder wenn das nicht alles geklärt ist. Klar, also, natürlich, klar. Ja. Also wenn ich eine Frau nicht kenne, dann verhüte ich auch. Also so. Dieses ist für dich aber eine Sache, die dich noch mehr antörnt, als, ich sag es mal, der ganz normale Geschlechtsakt. Das ist für dich... Das ist der Gipfel. Der Gipfel, absolut. Wenn das nicht dabei ist, dann fehlt irgendwas. So. Hat das auch damit zu tun, ich meine, mit diesem ins Gesicht... Das bedeutet ja auch, dass man den Partner und die Partnerin in dem Moment sehr erniedrigt. Ist das für dich auch noch ein Kick? Weil ja, ich habe schon dran gedacht, ja. Ich frage dich jetzt gar nicht moralisch. Das ist okay. Ja. Also ich finde das okay, wenn beide da Spaß dran haben. Ja, ist das vielleicht auch ein Aspekt? Es liegt auch vielleicht daran, weil es so selten ist. Also weil man es so selten erlebt. Und wenn es häufiger vorkommen wird, dann wäre es vielleicht auch nicht mehr so der Kick. Aber da es so wenig Frauen gibt, dieses... Und ich meine, es ist ja auch wirklich ein Akt extremster Intimität, ne? Ja, sicher. Viel intimer noch als alles, was man sonst so machen kann, unter Umständen. Aber es ist geil. Ich glaube das. Ich weiß das. Michael, danke für deinen Anruf. Tschüss. Tschüss. Gisela, 64. Ja. Hier ist Gisela. Ja, schön, dass du Guten angerufen Abend. Hast. Ja. Ja, ich freue mich, dass ich mal durchgekommen bin. Und zwar ist mein besonderer Kick, ist jährlich der Kegelausflug. Der Kegelausflug? Der Kegelausflug. Und zwar, wenn nachts um 1 im Saal die Feier zu Ende ist und der Tanz. Ja. Ja, da sind ja die älteren Herren, die holen unser, ich bin 64, leider nicht mehr zum Tanz. Sodass nachher, wenn dann Schluss ist, die holen die jüngeren Frauen, ne? Ist das wirklich dann so? Dann habe ich selten einen Tanzpartner. So sind und die... ich tanze sehr gern. Ja. Und dann freue ich mich, wenn um 1 im Saal Schluss ist, dann geht alles in die Disco. Ja. Und zwar auch die Älteren. Ja. Und da falle ich nicht auf. Hier zu Hause kann ich nirgends in die Disco mehr gehen, weil da ja nur junge Leute sind. Da sagen sie, Oma, was willst du hier? Ja, sagen die das. Aber da beim Kegelausflug, da gehen auch die Älteren alle in die Disco. Ja. Und dann brauche ich nicht unbedingt einen Partner. Stimmt. Da kann ich mich richtig austoben und mal richtig bis morgens um 4 Uhr abtanzen. Und die Lichteffekte und der Nebel und das alles, das gefällt mir. Und da ich dann mal ohne Partner so auf die Tanzfläche kann und mich richtig austoben kann, weil ich noch ziemlich flott bin und das macht mir unheimlich Spaß. Und das ist einmal im Jahr? Das ist leider nur einmal im Jahr. Mensch, das ist ja wirklich blöd, dass die Leute in deiner Gegend da in der Diskothek dann so auf dich reagieren. Ja, ist mir einmal passiert. Ach. Ja. Das ist ja wirklich bescheuert. Kannst du nicht da in einen Nachbarort oder eine Nachbarstadt fahren, wenn du da Spaß dran hast? Ja, aber leider sind überall nur Jugendliche in den Diskos. Ja. Und zu meiner Jugendzeit gab es ja leider keine Diskos. Aus welcher Musik fährst du denn dann so richtig ab? Also richtig, je lauter und je doller, desto besser. Je lauter und klasse. Das finde ich so gut. So richtig mich mal austoben. Ja. Ja, dass ich so richtig frei mal tanzen kann und nicht unbedingt einen Partner brauche. Ja, ja. Das ist dann wirklich die Nacht der Ekstase für dich, ne? Ja, ja. Also da flippe ich förmlich aus. Wie lange geht das dann morgens? Ja, manchmal bis um 4 oder bis um 5. So nachdem wie Betrieb ist in der Disco. Ja. Und dann etwas Alkohol dazu. Dann ist man sowieso ein bisschen lockerer. Und das gefällt mir, dass ich da mal richtig alleine tanzen kann. Und dieses freie alleine Tanzen geht ja auch leicht von der Hand. Ja. Das ist kein Problem. Ich tanze sehr gerne, leidenschaftlich gern. Ich gehe auch schon mal sonntags zum Tanz, aber wie gesagt, das ist sonntags nachmittags Tanztee und da sind halt ältere Leute und da so. Da geht es dann also ein bisschen braver zu, ne? Ja, ja, da kann ich nicht so toben. So richtig dich auslassen. Ja. Die Sau rauslassen. Ja, genau. Ja. Gisela, warst du dieses Jahr schon auf Tour? Nein, kommendes Wochenende geht's los. Mensch! Und deshalb ist mir das auch gerade eingefallen. Und da freust du dich ja schon riesig drauf. Da freue ich mich wahnsinnig drauf. Dann wünsche ich dir aber einen richtig tollen Aufenthalt am Wochenende. Ja, und, das hoffe ich. Tanz dich so richtig aus, was das Zeug hält. Viel Spaß. Ja, danke schön. Tschüss, Gisela. Ja, tschüss, Domian. So, ihr Lieben, das war's für heute. Nacht in der Technik war Hans-Jürgen Wilde. Morgen Nacht sind wir auch wieder da. Klar. 1 Uhr Radio 1 Live und WDR Fernsehen. Dann mit einer offenen Sendung, mit allen Themen, die ihr anbietet, über die wir uns unterhalten können. Und ich sag's nochmal und immer wieder und gerne, die Chancen durchzukommen sind immer noch viel besser, wenn ihr schon um 12 versucht anzurufen. Dann sind nämlich unsere Leitungen geschaltet. 0180 5678 111. Ich wünsche euch eine schöne Nacht und freue mich auf morgen. Bis dahin, ciao.